Andrabla. Servus. Wir sind gerade im Speisewagen, wo wir so schnell sind. Ja, ich habe einen Hunger. Dass wir uns so vertrautscht haben. Dass wir so geredet haben, dass wir gesagt haben, mein Klient. Das stimmt. Ja, ja. Das hast du gesagt. Ja, ich weiß nicht, dass du dann sie mit Fehler machen, nicht so gut sehr, aber. War man nett. Na, Gesundheit. Gesundheit, ja. Wie viele Minuten? Okay, hallo, komm. Na komm, komm, Schnucki. Gut, gut, gut, gut. Ja. Ja. Ja, wenn ihr noch mal auf die Schule kommt. Ich hätte auch gerne ein Kaffee bitte und ein stilles Wasser. Ja. Und es war nur aufmachen, ich brauche, glaube ich, kein Glas. Kaffee mit Schlag. Ja. Und Süßspeise. Und ist das mit Mohn der Kuchen auf der? Kokos ist das. Kokos und Schokolade. Schoko und das andere? Das andere ist so wie ein Tiramisu. Ja, dann mache ich dir aber die Tiramisu, wenn ich dir. Ja, das war's. Die letzte Mischmess. Ja, weil Holz ist weg. Mineralpflege. Ui, da gibt es gute. Oh, das ist gut. Ja. Hast du dir Mösch? Oh, mit Schlag oder was? Die Walle gibt es gescheit. recht hast. Recht hast. Ich habe ein bisschen Hunger. So.